Zu während der Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas fanden jüngst in Guinea ein Seminar und in Nigeria eine Fotoausstellung und eine Filmvorführung statt. Auf der Fotoausstellung wurden die Fotos über die revolutionären Verdienste der Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un zur Schau gestellt. Bei Filmvorführung wurde der koreanische Film Feierlichkeiten zum 70. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas in Anwesenheit vom hochverehrten Genossen Kim Jong-un gezeigt. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern teil. Die Redner hoben hervor, die Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas sei ein Ausdruck der grenzenlosen Hochachtung des koreanischen Volkes gegenüber ihm und ein Zeichen des einmütigen Willens, ihm das ganze Schicksal anzuvertrauen und seine Führung treu zu unterstützen.